entweiche, entweich der Gefahr, der du dich aussetztest. Mein Sohn, hör auf mich, denn ich dich schon liebe. Sei die Schütze, die Fleisch, schließ die Augen ihm zu, wenn ihm schlägt seine Stunde. Schöner Lohn soll dir werden, hohe Ehre zu teilen, wenn du ihn verschonest. Zwing mich nicht wieder, gegen mein Herz hast du ran, sobald ein ungeratener Doktor widerwilliger Vater deinen Tod zu beweinen tut. Gebenedeiter Blut und merkt die Köpfe über Tore. Was ist denn sonst? Weiter habe ich nichts gesagt, als dass ich nicht die Lust begreife, sich zum Schlachten anzubieten. Was ist denn sonst? Seien Sie nur zuversichtlich, dass die Rätsel, die Sie drehen, nicht von Zucker sind noch Pappen. Was ist denn sonst? Selbst als Adler Zingarillo würde es nicht vergeblich wählen, solche Nüsse aufzuknacken. Oh, hör auf, wie? Das ist nicht so, als ich bin ich 2x2. Welches Optik-Tische kenne, welches ist das, ihr es merkt? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wenn ihr euch daran verbeißen, gebe ich nicht für euren Schädel einen. Abgeschafft und rettig, nein, nein, nein, nein. Blut, Blut, Blut, meine Beine heiß, nicht ein Blickes. Es ist umsonst, Teufel, Teufel, süßes Herzchen, Weltverbunder, ein, eigen Sie. Es ist umsonst, jedes hier vielleicht, wenn ihr zum Tassen kommt von Namen. Es ist umsonst. Haben Sie das schon erwogen, was es heißt und im Kopf? Ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht, ich glaub es nicht,